zu dir. Bevor ich anfange, über meine Geschichte zu erzählen, ich wollte unbedingt noch mal was loswerden. Genau, liebe Frauen, liebe Schwestern, liebe Omis, liebe Mütter, Großmütter, ich bin total dankbar und ich bin total berührt, dass ich wirklich diese Möglichkeit habe, hier einfach vor euch zu sitzen, mit euch wirklich meine Geschichte zu teilen. Ich stand schon sehr oft und saß schon sehr oft auf dem Podium und beim Konferenz, aber ich habe noch nie erlebt, in einer Konferenz von Frauen, organisierten für Frauen, und ich merke nur, ich fahre jetzt gerade Achterbahn meine Gefühle. Ich bin total berührt und gleichzeitig merke ich ein bisschen wie nach Hause kommen und eine sehr besondere. Mai Fong und ich, jedes Mal, wenn wir uns sehen, weinen wir. Das ist ganz lustig. Meine Mutter, sie lebt nicht mehr, aber hätte sie wieder gesagt, typisch du Heulsuse. ja, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, weil ich wusste, heute sind noch sehr viele geflüchtete Frauen hier unter uns. Und habe ich bewusst die Bilder erstmal ausgesucht. Zeig doch mal das Bild mit meinem Vater. Also, das sind so viele Themen, die bis heute noch total präsent sind, ja. Ist egal, wo wir gerade leben. Das noch davor, das Bild mit meinem Vater ist irgendwo drauf. Das kommt jetzt. Ja, also, da war ich gerade sozusagen ein Jahr alt, anderthalb Jahre alt. Also, dann musste mein Vater in den Krieg. Der Krieg war ja sowieso schon im Gange, und das hat er noch mal kurz Foto gemacht mit mir im Park, bevor er in den Krieg ging. Und ich lernte ihn erst mit 9 Jahren kennen. Er kam schwer verwundet zurück aus dem Krieg, und ich glaube, das war sein oder für uns, für unsere Familie, das größte Glück, dass er so schwer verwundet war, weil der Krieg ging ja noch bis zum Ende April 1975. Wer weiß, hätte er noch 2 Jahre weiter gekämpft im Dschungel, ob er jemals überlebt wäre. Insofern, wir gehören zu den glücklichsten Familien in dieser Zeit. Und das Foto mit den Fahrrädern, so waren sozusagen meine Kindheit. Genau, meine Kindheit. Und zwar, wir hatten schon Migration, Bewegungen, aber so Binnenmigration. Also meine Schwester ist nur knapp anderthalb Jahre jünger als ich. Und unsere Kindheit bestand wirklich nur darin, immer wieder auf dem Fahrrad und Mutter und irgendein männlicher Onkel oder Verwandte hat uns wieder zum nächsten Pflegefamilie gebracht. Also man ging davon aus, wir sind ja in Hanoi, wir wohnten in Hanoi, und man ging davon aus, wenn die Amerikaner uns treffen wollen, dann wollen sie die Hauptstadt, also den Hauptnerv sozusagen treffen. Und da sagte man, nur die Menschen, die wirklich arbeiten müssen und auch in der Produktion sind, die müssen in der Hauptstadt bleiben. Das heißt, meine Mutter oder halt erwachsene, also genau Männer und Frauen, Kinder und Älteren, also Oma und Opa, sollen in den Dörfern und vor allem Kindern sollen versteckt werden. Und so, meine Mutter hat sogar noch eine total geniale Idee, sie hat ja 2 Töchter, und wir wurden schon als Baby schon getrennt, also zu verschiedensten Pflegefamilien, und weil sie denkt, falls mal wirklich durch die Bombe vielleicht ihre Familie getroffen wird, dann hat sie wenigstens noch eine Tochter. Ja. Und so, ich hasse das bis heute, ich mag Abschied überhaupt nicht. Und Ich weiß es auch, was das bedeutet, auch für euch, für sie, heute nochmal, auf welchem Grund auch immer, so viele Sachen in den Kauf nehmen, um einfach hierher zu kommen. Und ich weiß, was das bedeutet. Ja, und dann 1975 war der Krieg zu Ende, dann wohnten wir wieder in Hanoi. Und auf die Frage, wie war das für mich so mit der DDR? In der Schule haben wir immer nur einseitige Geschichte von Deutschland gelernt. Wir kannten nur die DDR, weil Vietnam war oder bis heute noch ein sozialistisches Land. Das heißt, wir wurden immer beigebracht, alles, was BRD ist, ist schlecht. Kapitalismus, fein, schlecht, da müssen wir bekämpfen. Und in der DDR, da ist die blühende Landschaft und da geht den Menschen gut. Und ich weiß, als Kind stand ich vor der Botschaft der DDR und habe immer noch gedacht, oh, da möchte ich gern hin, da möchte ich so gern hin, weil ich glaube, den Menschen geht es gut. Und bis zum 17. Lebensjahr kannte ich das Wort Ausland eigentlich nur so vom Gefühl. Ich weiß gar nicht mal, was Ausland heißt. Wir durften, also mein Land war sogar gespalten, bis, also zwischen Nord und Süden, bis Ende April 1975, nach China, nach Laos, Kambodscha, durften wir gar nicht fliehen. Und dann kam das Regierungsabkommen zwischen den beiden Ländern. Und da war ich 17, war ich gerade fertig mit der Schule, habe mich für das Medizinstudium beworben und dann kam meine Mutter. Und anders als bei den türkischen Gastarbeitern, man wollte nur Männer. Und dennoch, ich gehörte zu den ersten 20 Frauen, die damals nach Rostock durfte. Und ich vermute, das hatte so einen Grund. Also meine Mutter war selber eine Parteifunktionärin. Das heißt, man hat gedacht, das ist ganz tolle Geschichte und jeder hofft, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Und so hat man gesagt, okay, für die Leute, die in der Partei sind, die haben auch Töchter. Und da versucht man wenigstens noch mal 20 irgendwie hineinzupressen. Später kamen viel mehr Frauen nach Berlin, nach Cottbus, nach Leipzig, nach also jedenfalls in Ostdeutschland. Aber in Rostock waren wir die allerersten 20 Frauen. Und meine Mutter hat mich damals wirklich weggeschickt. Sehr, sehr schwer für sie war es gewesen. Aber ich glaube dennoch, sowohl meine Familie als auch die Familie von den anderen Vertragsarbeitern, jeder haben das in Kauf genommen, getrennt von Familien, von Ehepartnern, von Kindern, 5 Jahre lang und letztendlich nur mit der Hoffnung, dass wir wirklich mit einem großen Reichtum wieder nach Hause kommen, dass wir sehr viel Geld verdienen. Na gut, also hätte ich mir auch denken können, wir wurden bis auf dem Herz und Nieren geprüft, ob wir nicht schwanger sind, ob wir Ansteckungskrankheit haben, ob wir bestimmten Größe, also Frauen, Männer müssen bestimmten Größe erreichen. Wenn man sehr dünn ist, sehr klein ist, dann kann sein, dass man die Maschine nicht bedienen kann, dann fällt man schon mal aus. Ja? Aber man hat uns kein einziges Wort Deutsch beigebracht und da sollte ich über 5 Jahre arbeiten. Und ich weiß noch, ich bin total stolz, in das Flugzeug eingestiegen am 27. Juli 81, weil ich hatte einen Auftrag, Regierungsauftrag, das war das für mich. Ich darf jetzt als Kind eine Funktionärin in die DDR und ich soll lernen, ich soll ganz viele Wissen aneignen und ich soll da wieder zurückkommen und für den Aufbau Vietnam sozusagen weiterhin zu dienen. Ja, und so war das. Wir kamen dann hier an. Dann, was wir schon sehr, sehr gewundert haben, wir wurden erstmal, wir Frauen, noch interessanter, wir besaßen kein einziges Wort Deutsch. Und dennoch, alle, die für uns zuständig waren, für uns, für unser Schicksal, für unser Leben zuständig waren, waren alle Männer. Also alle vietnamesischen Männer. Unser Gruppenleiter ist ein Mann, der Parteifunktionär, Mann, der Dolmetscher, ein Mann, der unser Gruppenbetreuer, der selber Mann. Der ist verheiratet, hat Kinder zu Hause. Wir wurden gleich am zweiten, dritten Tag komplett, da wir nichts wussten, was das heißt, vor dem Frauenarzt vom Betrieb, also vom Hafen, wirklich wortwörtlich ausgekippt. Und dann wurden wir erstmal untersucht. Wahrscheinlich wollte man erstmal wissen, ob wir wirklich schwanger sind. Und zu dieser Zeit war das sehr, sehr, sehr unangenehm für uns, weil in Vietnam ist so, erst wenn du verheiratet bist, darfst du erst Sex haben. Ne? Also diese konfuzianistische, sehr geprägte vietnamesische Kultur sagt es so. Und wie gesagt, die meisten von uns waren sozusagen 18, 20, 22. Haben ja sozusagen noch gar keine Familie oder sind noch nicht mal verheiratet. Und dann bekamen wir diese Untersuchung. Und der Dolmetscher, der saß, ist nur ein Vorhang zwischen uns und dem Arzt. Der konnte alles mithören, wir auch. Der Arzt ist auch noch ein Mann. Und so wurden wir das wirklich beim Frauenarzt untersucht. Und dieser Dolmetscher hat uns noch 4 Jahre lang betreut. Also das war sehr, sehr unangenehm. Und man hat uns einfach an die Babypille abgereicht. Und ich weiß noch, wir haben einfach aufgemacht, die Packung, und haben gedacht, was ist das? Und war sehr unangenehm, haben wir so gekichert. Ja? Das Ende vom Lied war dann auch, also du hast es schon mehrmals erwähnt, das war sehr, sehr viel Vorschriften, die wir einhalten müssen. Also für ein ordentliches Benehmen, da wohnen wir ständig, ordentliches Benehmen heißt, also fleißig arbeiten gehen und ganz viele Rekorde brechen und nicht aus der Reihe tanzen. Und wir sollen auch nicht so gut Deutsch lernen und wir sollen sowieso nicht den Kontakt zu den Deutschen haben. Und dadurch war das also, dass wir letztendlich zwar mittendrin in dieser Gesellschaft leben, aber wir haben überhaupt nicht so richtig, wir wussten überhaupt nicht, wie die Deutschen letztendlich ticken oder arbeiten oder leben. Und gleichzeitig, da wir sehr, sehr abgeschottet untergebracht wurden, war das Wohnheim zum einen, so ein Netzwerk, ein Schutzraum für uns, aber gleichzeitig ist auch nochmals richtig als Projektion, als Angriffsfläche für die unterdrückte Wut, die der Bürger in der Zeit vor der Wende nicht offenlich sprechen dürfen. Und so ging das wirklich mit der Anfang der 90er Jahre. Auf einmal waren wir auch durch die Massenarbeitslosigkeit, also entlassen worden. Und auf einmal sind die ehemaligen Kollegen, die mit uns damals organisierte Völkerfreundschaft mit uns gefeiert haben, aber dann später dann sagen, die DDR hat euch mal geholt, die gibt es nicht mehr und warum seid ihr noch nicht verschwunden, warum seid ihr noch hier? Oder es gibt kaum noch Arbeit, aber wenn jetzt einer von den Fidschis, man hat uns nicht mal Vietnamesen genannt, sondern das wirklich Schimpfwort, Fidschis, wenn der eine von denen diesen Beruf bekommen und wir müssen die in Arbeitslosigkeit gehen, dann passiert was. Ja, ich glaube, du hast auch noch mal kurz vorher noch mal gefragt. Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ihr habt jetzt beide sehr deutlich gezeichnet, wie stark die Regulierung war und dass es da auch so eine Art doppelte Unterwerfung gibt oder Ausbeutung einmal der Arbeitskraft. Die Leute wurden gerufen, um zu arbeiten in der DDR, auch mit dem politischen Auftrag, natürlich auch in der Bundesrepublik, aber nicht so explizit ausgeschrieben, aber vielleicht durch NATO-Integration und so weiter. Und trotzdem gibt es darin natürlich immer wieder Momente des Widerstandes. Das war in der Bundesrepublik anders möglich, durch die Streiks, durch die Proteste. Aber auch in der DDR gab es natürlich Proteste und Widerstand. Welche Rolle spielte da die Organisierung, die Selbstorganisierung von Migrantinnen, also auch vor allen Dingen von Frauen? Und wie ist da der Unterschied unter Umständen auch vor der Wende und nach der Wende? Also was mich zum Beispiel auch interessieren würde, es gab ja in der DDR auch Angolaner, Mosambikaner da, aber mehrheitlich Männer. Gab es auch Frauen und wie war die Solidarität zwischen den migrantischen Frauen in der Bundesrepublik, in der DDR und natürlich auch mit den deutschen Kolleginnen? Also welche waren sozusagen eure Strategien, euch gegen diese Regulierung zu wehren? Sowohl persönlich, sag ich mal, auch, als auch wirklich in den Strukturen. Ihr seid beide viele, viele Jahre in Vereinen organisiert gewesen oder seid noch in Vereinen. Du in dem Verein Xiang Huang, du in dem Verein Almende, könnt ihr auch von dieser Arbeit sprechen und da mit einem spezifischen Blick natürlich auch auf die Rolle und die Arbeit der Frauen. Nach der Ausführung von dir möchte ich hier noch was ergänzen. Also es ist nicht so, dass die Türkei die Menschen einfach hier geschickt hat, um nur Geld zu verdienen. Die haben auch von zu Hause eine Aufgabe mitbekommen. Die Historikerin Karin Huhn schreibt in ihrem Buch, das habe ich erst auch neu gelesen, da steht in dieser Broschüre, die Menschen aus der Türkei kommen erhalten haben, also von der türkischen Regierung erhalten haben, wortwörtlich: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein nationalistischer Staat. Die dort lebenden Deutschen sind genau wie wir Türken, also Nationalisten und Feinde des Kommunismus. Das zeigt, dass die Menschen hier auch einen politischen Auftrag hatten, also stillhalten, sich nicht einmischen. Wenn auch zum Beispiel die Arbeit schwer ist, nicht sich organisieren lassen. Man sollte sich zum Beispiel auch nicht krank melden, nur in Ausnahmefällen steht in der Broschüre, wenn es wirklich anders gar nicht geht. Also das zeigt noch einmal, warum diese Menschen oder wie diese Menschen hierher gekommen sind. Viele haben sich, denke ich, daran gehalten und waren nirgendwo organisiert, haben sich nicht eingemischt, bloß keine Ärger mit der Regierung hier. Aber auch wenn man zurückgeht, man sollte ja wieder zurückkommen. Andere haben sich aber daran nicht gehalten. Ich habe bei meiner Vorbereitung lesen können, was mich sehr gefreut hat. Bereits 1965 wurden in vielen Städten in Deutschland diese sogenannte Volkshäuser gebaut. Volkshäuser sind jetzt nicht so, wo man nur geht und Tee trinkt, sondern da treffen sich Männer und Frauen und unterhalten sich über die Politik hier in diesem Land oder ganz woanders. Also es waren schon politische Treffen, bereits in vier Jahre nach der Anwerbung. Besonders stark wurden diese Selbstorganisierungen von Migranten in den 70ern. Zum Beispiel in Berlin wurde eine